Ja, ja, ja, ja. Olum, guck mal, ich mach dich übelfrisch. Mir gefällt deine Attitüde nicht. Ich sag es dir, halt die Füße still oder sie kratzen dich ab vom Kühlergrill. Ich grüße meine Fans im Stadion. Ich vermeide die gelben Haribos. Und immer wenn dein Rebel-Abi kommt, denkst du, es wäre Denzel Washington. Wenn du siehst, wie ich aus dem Wagen steig, merkst du direkt, du bist nicht die Kragenweite. Verpiss dich, laber kein. Ich brech dir Joch und Nasenbein. Glaub mir, ich kämpfe, wenn ich muss. Hab als Kind zu viel Jackie Chan geguckt. Ich wuchs mit Kreaturen auf. Ein Kick und du schlägst einen Purzelbaum. Ich bin grad oberdicht im Kopf, könnte sein, dass ich